da. Na, wo bleibst du denn? Wo warst du? Ich bin ja da, mein Engel. Wo warst du denn? In meinem Arbeitszimmer. Ich habe gearbeitet. Heute Nacht hast du auch gearbeitet? Heute Nacht? Da habe ich dich doch nicht allein gelassen. Oh, doch, aber oh, nein, mein Engel, ich bin einen Augenblick aufgestanden, um ein bisschen Luft zu schnappen. Ich hatte wieder diese Beklemmung. Über eine Stunde bist du über eine gewesen. Stunde, aber nur wenige Augenblicke. Nein, komm. Ruh dich aus, es ist ja noch ganz früh. Es ist gar nicht mehr so früh, Leon. Ich werde alles für unsere Gäste vorbereiten. Was für Gäste? Bis es kommt gleich. Doch nur dein Gast. Ja, bis Leon. Gleich. Genau. Leon! Granatapfel, Pampelmuse, Apfelsine, Pfirsich, Knuspertörtchen, Gesundheitskuchen. Gut, oh, das ist gut. Du riechst wie das warme Brot am Morgen. Das Frühstück ist im Arbeitszimmer aufgetragen. Ja. Die Welt besteht noch heute Morgen. Alles geht gut, man ist nicht allein. Dir ist das egal, du Dummkopf, du wartest ganz einfach, bis ich fertig bin, was? Auch das ist gut. Wenn du nachher ins Kinderzimmer kommst, leg das Betttuch ins Fenster, dann komme ich hinauf. Ich habe dir gekauft, was du dir gewünscht hast. Schnell. Nathalie, bin ich Ihnen widerlich? Ja. Moment. Sie sind 20 Jahre. Sie sind die Unerbittlichkeit und Reinheit in Person. Und ich bin ein elender alter Nichtsnutz. Hm? Ja. Als Sie meinen Sohn geheiratet haben, Nathalie, da war es, als würde in diesem großen, traurigen Haus ein Fenster aufgehen. An diesem Tag habe ich Gott um etwas gebeten. Niemals Ihre Verachtung zu verdienen. Es war Sonntag, er war wohl sehr beschäftigt. Er wird mich nicht gehört haben. Gewiss nicht. Sie meinen, ich hätte ihm helfen sollen. Wir sind immer geneigt, Gott alles allein tun zu lassen. Das habe ich nicht gekonnt. Ich habe überhaupt die Erfahrung gemacht, dass ich selten konnte, was ich Gutes wollte. Warum rechtfertigen Sie sich immer vor mir? Ich bin nur die Frau Ihres Sohnes und Sie sind frei. Leo! Leo! Ja! Frei. Ich lebe hier mit dieser Verrückten, die mich seit 10 Jahren jede Viertelstunde von ihrem Bett aus ruft. Das Leben ist lang und schwer, Nathalie, und besteht aus Minuten. Sie wissen alles. Aber das wissen Sie noch nicht. Nur aus Liebe zu Ihnen ist sie wahnsinnig geworden. Ich bin noch sehr jung, das ist wahr. Aber ich kenne den Preis der Liebe. Dieser kostbare Schatz, den es Ihnen geschenkt hat. Was haben Sie damit getan? Ich habe ihn getragen. Sie haben meinen ältesten Sohn ohne Liebe geheiratet. Wenden Sie sich nicht ab, ich bin ein alter Trottel, aber ich sehe klar. Seitdem träumen Sie von der Liebe wie ein kleines Mädchen. Die Liebe, die gibt es gewiss. Und dann gibt es das Leben, Ihren Feind. In jedem Fall ist man so allein, dass ich mich frage, ob es nicht am Ende besser wäre, nicht geliebt zu werden. Leo! Dieses Mal ist es der Pfau im Park. Er ruft sein Weibchen. Sehen Sie, Nathalie, das ist die Liebe. Ein schriller Schrei jede Viertelstunde, um sich zu vergewissern, ob der andere noch da ist. Leo! Ist wieder der Pfau. Leo! Gehen Sie trotzdem hinauf. Seit 10 Jahren gehe ich hinauf. Verurteilen Sie mich nicht zu sehr wegen dieses Mädchens, Nathalie. Das ist meine Freiheit. Ich habe sie nicht zu verurteilen. Leo! Dieses Mal ist sie es. Ihr Schrei ist ein wenig spitzer als der des Pfauen. Sie kommen, um mich wortlos anzusehen. Na, Nathalie, es ist schon so. Meine Frau ist ein Engel und ich betrüge sie. Auch ich habe sie bis zum Wahnsinn geliebt. Aber Engel altern. Eines Morgens wacht man auf und ist überrascht, einen alten Engelskopf mit Lockenwicklern neben sich auf dem Kissen zu finden. Hätte Gott gewollt, dass die Liebe ewig dauert. Er hätte sich auch darum gekümmert, dass das, was uns begehren lässt, von Dauer ist. Wenn ich tue, was ich nicht lassen kann, bin ich mir bewusst, damit seinen Absichten blind zu gehorchen. Leo! Leo! Ja, mein Liebes. Eines Tages werden Sie mich vielleicht besiegen. Ich bin da, mein Liebling. Nein, nee, ich habe geplaudert mit Nathalie, weißt Pampelmuse, Pfirsich, Knuspertörtchen, Gesundheitskuchen. Halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, halt, hal bitte ich Ihnen, ich erzähle es Ihrem Vater. Sag es ihm doch und er gibt mir 10 Franc, dass ich den Mund halte, du dummer Trampel. Jetzt wirst du gleich mein Betttuch ans Fenster legen. Was? Das ist das Zeichen. Dann macht ihr wieder eure Schweinereien. Herr Dutto, das ist gemein. Wirst du loslassen, kleiner Schmutzfink. Warte nur, bis das Haus mir gehört. Warte nur, bis ich groß bin. Warte nur, bis ich richtig Lust habe. A la sofort de la patrie. Toto! Schluss jetzt! Wieso Schluss? Das ist doch die Marseillaise. Ach so. Nein, kein Mensch. In diesem Haus herrschten schon immer beklagenswerte Zustände. Seit der Krankheit Ihrer Schwägerin erscheint mir das sehr verständlich, meine Liebe. Es war vor der Krankheit Amelies um kein Haar anders. Die arme Frau verbrachte ihre ganze Zeit damit, meinen Bruder nicht aus ihren verliebten Augen zu lassen. Und die Domestiken hatten die Zügel in der Hand. Legen Sie doch ab, Villardieu. Ich bin wie gerädert. Gewiss sind Sie wieder über 60 gefahren. 65. Wie unvorsichtig. Ich muss gestehen, ich hege einige Skrupel, dass ich mich von Ihnen hierher führen ließ. Wenn es sich um eine Familienangelegenheit handelt, wie es das Telegramm des Generals vermuten lässt, ist meine Anwesenheit... Aber, bester Villardieu, machen Sie sich doch keine Gedanken. Sie gehören doch zur Familie. Gaston, ich flehe Sie an. Es ist noch sehr früh. Verschonen Sie uns mit Ihren Bonbons. Und Sie, Villardieu, Villardieu, machen Sie um Himmels Willen kein so pikiertes Gesicht. Gaston. Ja? Versuchen Sie doch, jemanden zu finden. Richtig. Die Idee, uns sofort nach dem Verlassen des Casinos auf den Weg zu machen, war ja etwas... bizarr. Aber der frühe Morgen hat immer etwas Heroisches an sich. Jetzt, da es 11 Uhr ist, bemerken wir, dass wir nicht geschlafen haben. Ich bin heute gewiss 100 Jahre alt. Aber meine Liebe, Sie sehen aus wie eine Rose. Oh, Verzeihung, wollten Sie das vielleicht sagen? Nicht? Naja, gut. Dann werde ich mal sehen, ob ich jemanden finde. Ach, ich fürchte, der General hat in seiner soldatischen Einfalt für Lilian und mich ein gemeinsames Zimmer herrichten lassen. Ich entschuldige mich dafür schon im Voraus, Villardieu. Haben Sie das gehört? Das ist niederträchtig. Ich finde, es gebricht ihm vor allem an Takt. Schließlich ist er ja lediglich Ihr Gatte. Er ist sehr nervös. Ich glaube, er hat Sorgen mit seiner kleinen Näherin. Sie muss ein reichlich albernes Ding sein. Wer hat Ihnen das gesagt? Aissa hat die beiden beim Tee im Belvedere überrascht. Die Kleine hat nicht einmal gewusst, wie man eine Pastete isst. Warum interessiert es Sie so, was er tut? Sie ist jung. Vielleicht sieht sie nicht übel aus. Glauben Sie, er liebt sie aus Liebe? Das ist eine Frage, die für mich ohne jede Bedeutung ist. Auf jeden Fall ist sie lungenkrank. Aissa sagte mir, dass sie hustet. Sie ist ein ordinäres Geschöpf. Große Augen scheint es. Aber sie schielt. Und wenn schon? Also, Hector, Ihre Gleichgültigkeit ist eine Pose. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass es Ihnen gleichgültig ist, wenn sich der Mann Ihrer Geliebten überall mit einer Schnepfe zeigt. Ich hätte jedenfalls gerne gesehen, dass es Ihnen gleichgültig wäre. Wirklich, Lilian, ich frage mich zuweilen, ob Sie diesen Mann nicht doch noch lieben. Doch. Gestern beim Baccarat haben Sie ihm ständig zugelächelt. Er verlor ununterbrochen. Ich machte mich lustig über ihn. Ich bin nicht blind. In Ihrem Lächeln lag ein Anflug von Mitleid. Es gibt Dinge, die ich nicht dulden kann. Mein Freund, für eine Szene bin ich zu müde heute Morgen. Was zum Teufel bedeutet dann diese Eifersucht? Dieses offen zur Schau gestellte Interesse an diesem Mann? Wenn Sie sich wenigstens mit etwas Schamgefühl bemühten, es zu verbergen, ich bin nicht der Einzige, der das bemerkt. Vorgestern bei den Pontadours haben Sie 2-mal mit ihm getanzt. Es wird langsam unerträglich. Wie stehe ich denn da? Sie haben sogar seine Hand genommen. Vor allen Leuten. Aber lachend, wie ich die Hand eines jeden genommen hätte. Es gibt Gästen, die sich eine ehrbare Frau nicht erlauben kann. Ich sage das nicht, weil dieser Mann Ihr Gatte ist. Ich habe da sehr weitherzige Ansichten. Aber es gibt Dinge, die ich nicht dulden kann. Ihre Eitelkeit geht Ihnen über alles. Sie würden besser sagen, meine Ehre. Unsere Verbindung ist schließlich offiziell, Sie wissen das. Außerdem leide ich. Ihre Art zu leiden macht mich schwindlig. Setzen Sie sich. Wenn Sie mit diesem Mann sofort fahren, treiben Sie mich noch zu einer Verzweiflungstat. Vorhin auf der Landstraße war ich tatsächlich versucht, bis auf 70 zu gehen, um ein für alle Mal Schluss zu machen. Was geschieht bei 70? Der Motor wird rasend. Man ist nicht mehr Herr seiner Maschine. Und dann... Haben Sie an meine Tochter gedacht, Hector? Sie wissen sehr gut, wenn ich Ihnen nicht nach Venedig folgen wollte und wenn ich darauf bestand, mein Leben mit dem Grafen fortzusetzen, so geschah es nur, damit Marie-Christine niemals etwas ahnt. Werfen Sie mir auch vor, dass ich eine Mutter bin? Villardieu. Psst! Hm? Also, dieses Haus ist wie verzaubert. Nur im Garten traf ich eine Fee. Sie sagt, sie hätte die Macht, uns die Zimmer zu öffnen. Guten Tag, Tante Liliane. Ich bitte um Verzeihung, aber niemand hat den Wagen gehört. Oh, der hat Lärm genug gemacht. Ne? Das ist das letzte Modell von Dion. Hat 20 Pferdestärken. Wollen Sie, dass die Musik machen? Aber mein bester Villardieu, ich wollte Ihnen doch nicht zu nahe treten. Außerdem finde ich Lärm etwas Himmlisches. Er macht so fröhlich, hm? Natalie, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Gut sehen Sie aus. Haben Sie Nachricht von Ihrem Mann? Es geht ihm ausgezeichnet. Er ist im tiefsten Tonking. Das ist ein Mann, der zu leben versteht. Baron Villardieu, ein guter Freund. Unser bester Freund. Stimmt es nicht? Oh, pardon. Ist Marie-Christine nicht mitgekommen? Wir sind gleich um 4 Uhr vom Casino aus abgefahren. Sie hat den 7-Uhr-Zug mit ihrer Gouvernante genommen. Sie wird gegen 12 Uhr da sein. Gut, ich gehe hinauf und sage, dass sie da sind. Ja, sie ist bezaubernd, nicht wahr? Mein Neffe, ihr Mann, ist ein Honig und ein Schürzenjäger. Sie hat ihn aus Trotz geheiratet, ohne jede Liebe. Ich habe mich immer gefragt, weshalb. Na ja, wie dem auch sei. Dieser Umstand wird den beiden in Zukunft das Leben sehr erleichtern. Tja. Mein lieber Graf. Ja. Wir beide befinden uns in einer delikaten Situation. Vergessen Sie das nie. Aber ich werde euch hüten. Sie ließen vorhin ein Wort fallen, das sehr fehl am Platze war. Nein. Lieber Villardieu, wenn Sie nicht mein bester Freund sind, wie erklären Sie sich dann, dass wir uns nicht von der Seite weichen? Gaston, ich verbiete Ihnen noch einmal, mit so ernsten Dingen zu scherzen. Ja, was soll ich denn tun? Wollen Sie, dass ich leide? Ich weiß, Sie sind nicht fähig zu leiden. Aber haben Sie wenigstens so viel Anstand, wenigstens aus Galanterie, das vorzutäuschen, was zu fühlen Sie nicht in der Lage sind. Aber meine Liebe, wir drei schwimmen in sehr verworrenen Gefühlen. Wenn wir zu einem Überfluss noch vortäuschen sollen, was wir nicht empfinden, dann laufen wir Gefahr, ernsthaft verrückt zu werden. Was? Unterlassen Sie Ihre Geistreicheleien. Dann ist vielleicht alles einfacher. Auf alle Fälle. Ah! Es gibt Dinge, die ich nicht dulden kann. Liane! Oh. Entschuldige ich, Papa Amelie. Ich hatte dich nicht so früh erwartet. Ja, wir sind mit dem Automobil gekommen. Wie geht es ihr? Na, immer das Gleiche. Tag, Gaston. Tag, General. Immer frisch. Ach, wohlauf. Wie die alten Bäume. Jedes Frühjahr blüht man neu auf. Aber der Schein trügt. Stamm ist morsch. Sie beerdigen uns doch alle. Ach, wollen wir hoffen, verehrt ist es. Fragt sich nur, in welchem Zustand, nicht? Wollt ihr noch als junger Mann auf Ihre Beerdigung kommen? Leo, ich stelle dir unseren Freund Hector de Villadieu vor. Er hat den Sommer bei uns in Trouville verbracht. Ich habe mir erlaubt, ihn mitzubringen, mein Bruder, der General Saint-Pé. Angenehm. Es freut mich außerordentlich, Herr General. Ich hatte seinerzeit die Ehre, als Leutnant im 4. Spahi-Regiment zu dienen. Ja? Kann mich nicht erinnern. Ich wurde 98 dorthin versetzt, wenige Monate, nachdem Sie das Kommando der Einheit abgegeben haben. Ach so, dann haben Sie also bei Bourdin gedient. Jawohl, Herr General. Ja, kann Ihnen kein Kompliment machen, war ein miserabler Offizier. Enges, blickfältig. Musste ihn dann wieder abberufen. Oberst hätte ich bleiben sollen. War eine schöne Zeit damals beim 4. Männer, Pferde, Eingeborene, auf die man schießen konnte und keine Weiber auf 400 Kilometer im Umkreis. Sag mal, warum hast du mir denn diesen Trottel mitgebracht? Das erfährst du schon. Ruft sie noch immer? Ach, mehr denn je. Kann ich denn reden? Leon, vor Hector habe ich nichts zu verbergen. Ja, naja, mir hat man irgendwas von einem kubanischen Diplomaten erzählt, aber in deinem Alter musst du ja wissen, was du tust. Danke. Leo! Leo! Haben Sie einen Pfau, Herr General? Ja. Aha. Ah, das ist meine Frau. Oh, pardon. Ja, da man vor Ihnen, wie ich höre, nichts verheimlichen muss, mir kann es nur recht sein. So ruft sie mich jede Viertelstunde. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. Davon abgesehen ist dieses Haus sehr angenehm. Leo. Ja. Leo. Ja. Im Übrigen freue ich mich sehr, Sie hier zu sehen. Wir müssen uns dann noch über das Vierte unterhalten. War eine schöne Zeit da. Leo. Aber Leo, das Wichtigste vergisst du ja. Du hast uns telegrafisch gebeten, sofort hierher zu kommen. Na, was ist los? Es handelt sich um Ardell. Es ist eine schreckliche Geschichte. Nathalie soll schon einmal anfangen, es euch zu erklären. Ich muss mich rasch um Amelie kümmern. Sie ist Ardell krank? Was ist los? Wo ist sie jetzt? In ihrem Zimmer. Nathalie wird dir alles sagen. Leo. Ja, mein Liebling, ich bin in der Nähe. Weißt du, wir sind hier unten. Nun, Nathalie, na, was ist das für ein Geheimnis? Ja. Es handelt sich um Tante Ardell, Tante Lilian. Ich bitte Sie, Nathalie, nennen Sie mich doch einfach Lilian. Hm? Tante Lilian ist ja grotesk. Ja, es handelt sich also um Tante Ardell, Lilian. Das ist meine ältere Schwester, von der ich Ihnen schon erzählt habe, wissen Sie? Ach ja, die... Die... Ja. Ja, die. Das ist sehr traurig. Was ist traurig? Nun, eben das. Glauben Sie nicht, es wäre besser, wenn ich hinausgehe. Setzen Sie sich. Sie können vor Herrn Villardieu ruhig sprechen, Nathalie. Er ist unser bester Freund. Ja, das ist sehr peinlich. Verzeihung, darf ich bleiben? Es gelingt Ihnen niemals, komisch zu sein, Gaston. Bemühen Sie sich nicht, obendrein noch persönlich zu werden. Und Sie bitte ich nun zu sprechen, Nathalie. Wenn meine Schwester nicht krank ist, was konnte ihr sonst wohl zustoßen, dass man mich telegrafisch herbeiruft? Ich bin wahrscheinlich sehr dumm. Es ist mir wirklich sehr peinlich. Es wäre mir lieber, wenn der General es Ihnen sagte. Wissen Sie es? Noch nicht. Leo, wir haben 7 Stunden Automobilfahrt hinter uns. Als ob wir zur letzten Minute eines Todkranken zurechtkommen müssen. Ich hoffe nun nicht erfahren zu müssen, dass alles nur ein Scherz von dir war. Zum letzten Mal. Um was handelt es sich? Um einen Familienrat. Ich kann hinausgehen, Herr General. Sie bleiben, Hector. Ein Familienrat wegen Ardell? Um einen Familienrat in engstem Kreise, sozusagen. Ich wollte nicht auch noch die übrige Verwandtschaft einberufen, wegen eines ebenso peinlichen, wie ich muss wohl sagen, vertraulichen Vorfalles. Aber du bist Ardells Schwester, Gaston ist schließlich ihr Schwager. Villardieu ist mein Freund. Nathalie ist ihre Nichte durch Heirat und da mein Sohn Nicolas inzwischen großjährig geworden ist, habe ich auch ihn gebeten zu erscheinen. Nicolas soll kommen? Ja. Verzeihung, ich meine, ich wusste nicht, dass Sie ihm geschrieben haben. Ja, wahrscheinlich wird er auch absagen. In den 2 Jahren, seit er in Sancy ist, hat er ja nicht einen Tag Urlaub hier verbracht. Trotzdem habe ich ihm geschrieben, denn er ist Ardells Neffe. Und könnte auch eines Tages unter dem Skandal zu leiden haben. Das ist ein Skandal? Ein Skandal wegen Ardell, die 3 Jahre älter ist als ich? Willst du dich nun endlich erklären, Leon? Du hast genug in Rätseln gesprochen. Also. Ich fühle, dass der Herr General zögert. Meine Anwesenheit ist unangebracht. Ich gehe lieber hinaus. Begreifen Sie doch ein für alle Mal, dass man Sie bittet, ruhig zu sein und sitzen zu bleiben. Leon, ich habe dir schon gesagt, dass du vor Herrn Villardieu unbesorgt sprechen kannst, Gaston. Ich bitte Sie, sagen auch Sie es ihm. Ja, sprechen Sie, lieber General. Villardieu ist mein anderes Ich. Nein, ganz im Ernst, Villardieu. Na schön. Ich bin ein alter Soldat und habe weder Zeit noch Lust zum Versteckspiel. Weiß er, dass sie bucklig ist? Leon. Villardieu ist ein sehr intimer Freund. Und ich habe ihm schon erzählt, dass meine ältere Schwester in der Tat eine etwas unvorteilhafte Figur hat. Nee, sie ist bucklig, ne? Regelrecht bucklig. Außerdem ist sie über 40 und zwar genau... Leo! Entschuldigung, sie ist 3 Jahre älter als du, ne? Sie werden gleich merken, warum mir so viel daran liegt, auf ihr genaues Alter hinzuweisen. Sagen Sie, können Sie sich nicht ein bisschen hier ransetzen? Das macht einen ja wahnsinnig, die Dreherei. Ein spätes Mädchen, etwas schwärmerisch veranlagt, mit einer einzigen Leidenschaft, dem Klavier. Ach. Weiß sie, dass wir hier sind? Nein, noch nicht. Wo ist sie jetzt? In ihrem Zimmer. Ardell in ihrem Zimmer? Um 11 Uhr? Ich habe sie eingesperrt. Hier ist der Schlüssel. Leon, weshalb? Legst du Wert darauf, dass er hier bleibt? Ja. Dann setzen Sie sich hin. Wahrscheinlich hat sie einen Geliebten. Leon! Seit 3 Tagen kneife ich mich überall. Hab schon blaue Flecke. Wenn ich eine Nadel finde, steche ich mir in den Finger. Wenn ich eine Zigarre anzünde, verbrenne ich mir die Pfoten. Aber leider, ich träume nicht. Aber Adel ist doch leidend. Sie ist schon alt. Ich meine, sie hat nicht mehr das Herz einer. Außerdem, das Alter spielt keine Rolle. Aber in ihrer Lage, bei ihrem Zustand. Mit 20 Jahren hatte Adel niemals auch nur daran gedacht, zu heiraten. Sie wusste das niemand. Ich bin vielleicht grausam, aber wenn sie auch ein sehr hübsches Gesicht hat, wer im Übrigen hätte so etwas fertiggebracht? Da liegt der Hase im Pfeffer. Man hat es fertiggebracht. Jemand hat es fertiggebracht. Jemand hat um die Hand Adels angehalten? Blödsinn, kein Mensch hat um ihre Hand angehalten. Deine Schwester hat sich in einen Mann verliebt und ist entschlossen, mit ihm zu fliehen. Wolle Gott verhüten, dass sie nicht schon seine Geliebte ist. Jetzt bist du gemein. Bei ihren religiösen Gefühlen und bei ihrer hohen ethischen Einstellung tut Adel so etwas nie. Adel ist eine Heilige. Na, vielleicht. Dann ist sie jetzt eben eine Heilige, die einen Mann haben will. Aber um Gottes Willen, wen? Ja. Du weißt doch, dass Toto nie besonders glänzend in Latein war. Ach so, was hat das damit zu tun? Warte es doch ab, ja? Nachdem er beim Ortspfarrer immer noch bei der ersten Deklination hielt, habe ich mich entschlossen, ihm einen Hauslehrer zu geben. Hör zu. Die Vaudreuse empfehlen mir jemanden, einen ausgezeichneten Mann, der ihren ältesten Sohn unterrichtet hat. 7 Jahre war er bei ihnen im Hause, ein Born des Wissens, ein kultivierter Kopf, was weiß ich. Bestell mir den Kerl her. Was meinst du, was ich da ankommen sehe? Halt dich fest. Einen Buckligen. Ja, mir macht sowas natürlich nichts mehr aus. Der Kerl scheint intelligent und manierlich. Ich engagiere ihn. Ich erzähle es Adel mit aller Vorsicht. Bei Kranken weiß man ja nie die Empfindlichkeit. Die versteht sich ausgezeichnet. Die entdecken sogar eine gemeinsame Leidenschaft. Die Musik. Jeden Abend sitzen die beiden im großen Salon am Klavier und singen. Schubert. Buckel an Buckel. Der Mann hat übrigens eine schöne Stimme. Ich sag mir, na gut, mir geht die Musik auf die Nerven, aber Adel wird es ein bisschen aufheitern. Dieses Haus ist ja nicht eben lustig. Ne? Außerdem, Toto macht Fortschritte, so geht alles gut. Es ging ja alles sehr gut. Es ging ja ausgezeichnet. Von der Musik wechselten sie auf die Botanik. Sie legten sich ein Herbarium an und dann entdeckten sie die Schmetterlinge. Kannst du dir vorstellen, wie die beiden Schmetterlingsnetz bewaffnet auf der Wiese herumhüpfen? 7 Monate hat dies Idyll gedauert. Was glaubst du, was ich da eines Morgens entdecke? Ja. Adel hat sich die Lippen geschminkt. Ich bin überrascht. Ich frage, und du kennst mich ja, ich stoße nach, ich attackiere sie. Plötzlich, bums, bricht sie in Tränen aus und gesteht, dass sie den Buckligen liebt. Grauenhaft. Aber du wirst sie doch hoffentlich zu verstehen gegeben haben. Du kannst ja denken, dass ich alles versucht habe, aber man kann deiner Schwester nichts zu verstehen geben. Die ist wie verwandelt, die ist Feuer und Flamme, die funkelt. Die ist um 20 Jahre jünger. Manchmal habe ich direkt den Eindruck, dass sie sich gerade hält. Und er? Naja, lass mir den Kerl kommen. Das ist ein Mann sehr bescheidener Herkunft, von Natur aus eher schüchtern. Ich sag mir, den werde ich ein bisschen durcheinander bringen. Ich lasse nichts aus. Ich ziehe meine Uniform an, sämtliche Orden. Steif und aufrecht erwarte ich ihn hinter meinem Schreibtisch, wie in einem Stück von Dumas. Als er vor mir steht, ganz bleich und ahnungsvoll, attackiere ich ihn sofort. Ich nenne ihn einen Intriganten, einen Verführer. Naja, bei dem Alter deiner Schwester war das vielleicht ein bisschen albern, aber es machte nichts. Ich war glänzend. Aber ich muss sagen, auch der Mann hat sich gut gehalten. Er sagte, er könne meinen Standpunkt durchaus verstehen, aber seine Gefühle seien nun einmal vorhanden. Er liebe Adel und nichts auf der Welt würde ihn dazu bewegen, auf seine Liebe zu verzichten. Hast du ihm denn nicht durchblicken lassen, wie ungeheuerlich in seinem Zustand? Naja, er behauptete mit einiger Logik, dass er trotz seines Buckels ein Mann sei, ne? Und da Adel ebenfalls einen hat, wirst du mir zugeben, dass es mir ein bisschen an Argumenten mangelte. Ne? Haben rausgeschmissen, das war das Einzige, was ich tun konnte. Mit sehr viel Würde hat er Schadenersatz abgelehnt, auf den er Anspruch gehabt hätte, und hat sich unten im Dorfwirtshaus ein Zimmer genommen. Und da sitzt er noch. Ja, das wär's. Und Adel? Ja, ersten Abend wollte sie davonlaufen, um ihn zu treffen. Habe ich sie eingesperrt. Das ist natürlich äußerst peinlich. Glauben Sie nicht, es wäre besser, wenn ich mich... Glauben Sie, dass Ihre Kinder auch bucklig sein werden? Gaston, Sie können sich doch denken, dass die Frage einer solchen Verbindung überhaupt nicht aufgeworfen werden kann. Wie ständen wir denn da? Aber was wollen Sie denn tun? Adele ist vermögend, volljährig, mehr als zweimal volljährig, sogar ohne Sie verletzen zu wollen. Sie hinter Schloss und Riegel halten? Sie begeben sich da in eine verzwickte Lage. Gib mir den Schlüssel. Ich werde mit ihr sprechen. Sie wird dich nicht empfangen. Sie hat den Riegel vorgeschoben. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass sie alle Speisen zurückweist, die ich ihr raufschicke. Seit 3 Tagen hat sie nichts gegessen. Aber das war eine schöne Zeit damals beim 4. Jawohl, Herr General. Stehen Sie bequem. Wir müssen uns jetzt alle schonen. Danke. Arel, meine liebe Schwester, hörst du mich? Hier ist Lilian. Leon hat mich gebeten zu kommen. Ich muss dich unbedingt sprechen, Arel. Mach mir sofort auf. Ardell! Gaston! Ja. Schließ wieder ab! Gaston! Los, haben Sie doch etwas! Tja. Alles, was ich sagen könnte, erscheint mir eigentlich recht überflüssig. Wir sind doch schon lange übereingekommen, dass die Liebe alle Rechte hat. Aber Gaston, sind Sie denn völlig amoralisch? Zwischen diesen beiden verunstalteten Wesen kann doch von Liebe nicht die Rede sein. Wovon dann? Außerdem gibt es noch etwas anderes als die Liebe. Die Gesellschaft, Skandal. Die Gesellschaft. Aber die Gesellschaft kommt doch mit ganz anderen Dingen zurecht. Das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Sie lächelt dazu oder findet es pikant. In diesem Fall wird sie es vielleicht abscheulich finden oder grotesk. In der Meinung der Gesellschaft ist das immer noch eine Nuance. Es ist angerichtet. Ja. Entschuldigung, ich habe vergessen, euch zu sagen, dass wir hier schon um 12 essen. Essen? Gehen Sie nicht weg, Anna. Führen Sie den Herrn ins grüne Zimmer. Lilian, du hast mit Gaston das große Südzimmer, ja? Nathalie wird euch hinaufführen. Ja, wir müssen versuchen, uns über alles klar zu werden. Und nach dem Essen werden wir dann mit Adele sprechen. Ja, ach, sagen Sie, lieber General. Ja? Ist das der einzige Telefonapparat im Haus? Nö, in Ihrem Zimmer. Ein Anschluss ist noch in Ihrem Zimmer. In meinem Zimmer, oh. Ja. Ah ja. Ja, ich werde es Ihnen erklären. Sie wissen doch unser Leben. Ich meine, Lilian und meines. Hat sich etwas geändert. Ja, sehe ich. Ja, das ist ohne Bedeutung. Der Schein bleibt gewahrt. Das ist die Hauptsache. Ich habe jetzt eine kleine Freundin. Ein bezauberndes Mädchen. Ich habe mir erlaubt, sie in ein Dorfgasthaus unterzubringen, um mich während meines hiesigen Aufenthaltes nicht von ihr trennen zu müssen. Ich möchte sie nur in aller Schwiegenheit natürlich anrufen. Sie ist zurzeit etwas nervös. Ich mache mir Sorgen. Ja, mein Freund, es ist die große Liebe. Das Kind betet mich an. Und da ich ihr im Moment sehr wenig Zeit widmen kann, leidet sie entsetzlich. Ja. Neulich wollte sie sich mit Opiumtinktur vergiften. Es muss wundervoll sein. Ja. Ja, naja, es ist auch ein bisschen beängstigend. Ja. Stellt sich vor, eine kleine Näherin, voll Zärtlichkeit, Esprit. Wie alt? 20. Schwarze Augen, frisches, junges Herz. Hm. Stellt sich vor, ich gehe durch die Rue de la Bain. Es regnet in Strömen. Ich biete ihr meinen Schirm an. Leon! Was? Ich sag einfach, ich hätte gedacht, es ist der Pfau. Ja, natürlich. Sie bieten ihr einen Schirm an? Also, ich biete ihr meinen Schirm an. Darauf freut sie sich natürlich. Siehst du es? Ich bin auf der Abkürzung durch den Wald gekommen. Bei den Haselnussstauden bin ich über die Mauer gesprungen und dann zwischen den Bienenstöcken heraufgekommen. Ich weiß nicht, wie lange Bienen leben, aber man könnte glauben, sie hätten mich erkannt. Nichts hat sich verändert in diesem Schloss seit den 2 Jahren. Alles ist an seinem Platz. Selbst du. Selbst ich. Dein Kleid ist kaum etwas länger. Du bist ein Mann geworden, Nicola. Siehst du? Einmal musste es kommen. Ja. Nathalie, warum hast du meinen Bruder geheiratet? Anna, du bist ungerecht, mein Mäuschen. Ungerecht. Liebling, entschuldige bitte, aber ich kann im Moment nicht lauter sprechen. Du weißt doch, ich bin hier in einer dringenden Familienangelegenheit, die übrigens bald geregelt sein wird. Geregelt? Oh Gott, Kind, bitte versteh mich doch. Natürlich kann ich mich freimachen. Ja, ich komme dann sofort zu dir. Aber mehr als eine halbe Stunde, mein Liebling. Ob ich dich was? Ach, ob ich dich liebe. Aber Josette, natürlich, ich liebe dich, ich schwör's dir, mein Liebling, ich liebe dich. Nein, Josette, häng nicht ein. Josette, häng nicht. Uns erlaubt, schon aufzustehen. Hast du nicht begriffen, weil sie miteinander reden wollen? Was meinst du, was sie sich sagen wollen? Schweinereien. Immer wenn sie uns rausschicken, wollen sie sich Schweinereien erzählen. Willst du zuhören? Ich weiß eine Ecke, wo man alles verstehen kann. Nein, ich möchte lieber das für Vergnügen spielen. Mit ihren Sachen. Dann machen wir uns Szenen. Wir sind dann verheiratet, verstehst du? Dann hauen wir uns. Also, Marie-Christine, willst du, dass wir Ball spielen? Ja, ja, seien Sie schön artig mit Ihrer kleinen Cousine, Herr Toto. Gewiss, wir werden Papa und Mama spielen. Darf. Wo sind denn die Kinder? Sie sind auf die Terrasse gegangen. Wer war denn der Mann vorhin in der Küche? Der Klempner. Wegen der tropfenden Wasserleitung. Kommt Cotard nicht mehr? Das ist sein Geselle. Cotard sagt, er wäre jetzt langsam zu alt, um den Weg mit dem Fahrrad zu machen. Der andere ist zu jung. Ich werde einen Klempner aus Avricourt kommen lassen. Der ist vielleicht ebenso jung. Da soll gar keiner kommen. Von mir aus kann das ganze Haus tropfen. Was hat dir der Mann denn erzählt, dass du so gelacht hast? Dummheiten. Sie wissen doch, wie die Männer sind. Wenn sie ein Mädchen sehen, müssen sie was sagen. Ada. Ja. Betrüg mich nicht. Ich liebe dich, ich brauche dich eben. Ich weiß, du kannst mich nicht lieben, aber ich gebe dir doch, was du willst. Ja. Ohne dich fühle ich mich in diesem Haus wie ein kleiner Junge, der allein auf der Welt ist. Da musst du lachen, du Dummkopf. Bin ich ebenso komisch wie dein Klempner, ja? Ja, ja, bringen Sie den Likör hier herein, Ada. Jawohl, gnädiger Herr. Zigarre? Nein, ich träume nicht. Man muss der Wirklichkeit ins Gesicht sehen. Man träumt nie. Na und Sie? Denken Sie auch manchmal an die Zeit beim vierten Spahi zurück? Manchmal, ja, genau. Dann sind Sie also auch nicht glücklich. Wieso? Liliane ist doch charmant. Ein bisschen verrückt, aber sehr charmant. Ich weiß nicht, wie sie es fertig kriegt, aber seit 10 Jahren wird sie immer jünger. Also, wo stimmt es denn bei Ihnen nicht? Ich frage nicht, ob es angebracht ist, Herr General. Keiner. So wie wir hier zusammen sind, da können wir doch nur noch ehrlich miteinander sein. Los! Wieso sind Sie nicht glücklich, hä? Ich bin eifersüchtig. Auf einen Klempner. Wieso auf einen Klempner? War so eine Idee von mir. Aha. glaube, die Gräfin liebt noch immer ihren Gatten. Ja, Liliane ist zu allem fähig. Da kann man noch so modern denken und für alles Verständnis haben. Es gibt eine gewisse Sauberkeit der Gefühle, die trotz allem unerlässlich ist. Ich überwache ihr gemeinsames Leben. Wirklich? Ja. Ich bin überall dabei. Ich schlafe nicht mehr zu Hause. Ich nehme keine einzige Mahlzeit mehr im Club zu mir. Gott sei Dank gestattet es mir mein Vermögen, mich um nichts anderes zu kümmern. Jeder von uns hat selbstverständlich sein eigenes Zimmer wegen der Dienstboten und wegen Marie-Christine. Aber die Villa ist wie ein Glashaus. Man hört alles. Es kommt weder für Liliane in Frage, mich zu besuchen, noch für mich, zu ihr zu gehen. So bringe ich meine Nächte damit zu, die Tür des Grafen zu überwachen. Ich fürchte, Sie haben heimliche Zusammenkünfte. Was sagen Sie? Das muss aber sehr anstrengend sein, dieses Leben. Meine Schwester und Sie? Nie. Doch, wir sind doch unter uns Kameraden. Nie! Psst. Liliane ist eifersüchtig wegen des Grafen. Da sie um jeden Preis verhindern will, dass er seine kleine Freundin besucht, lässt sie ihn keinen Augenblick allein. Tee-Einladungen, Ausstellungen, Rennen, überall. Gehen wir zu dritt hin. Und nachts, wenn ich ihre Türe überwache, überwacht sie die seine. Der einzige von uns, der schlafen könnte, ist der Graf. Ich sage könnte, denn seine kleine Freundin, die er nie besuchen darf, macht ihm natürlich Szenen. Ich bin überzeugt, dass auch er nicht schläft. Na, alles in allem ist das nicht sehr heiter, ne? Aber sie ist ja moralisch, ihre Geschichte. Finden Sie. Nun, Leo, ja, wollen wir mit ihr reden? Das Problem ist, wie wir sie aus ihrem Zimmer herausbringen. Willst du es noch mal versuchen? Sie hat sich geweigert, mich anzuhören. Na, dann versuch's noch mal. Mit mir ist sie böse. Wenn es dir die Geschichte vereinfacht, dann kannst du ihr ja sagen, dass du es stark findest, dass ich sie in ihrem Zimmer eingeschlossen habe. Soll ich hinausgehen? Nee. Also ich finde, dass sie sehr wacker ist, die gute Tante Adele. Wieso? 3 Tage ohne Essen? Übrigens, ihre Forellen waren vorzüglich, lieber General. Ja, und ihr? Habt ihr noch nie versucht, in den Hungerstreik zu treten? Noch nie. Und du, hast du es auch noch nie versucht? Nein. Okay. Ja, ich habe es einmal versucht, ein einziges Mal. Bis zum Käse habe ich mich ganz gut gehalten, aber dann habe ich eingesehen, dass es eigentlich zu albern ist. Dass man trotz allem leben muss. Ja, das meine ich auch. Ich bin's. Liliane. Wir sind alle da. Gaston, Nathalie, sogar Nicola ist eigens auf Urlaub gekommen, um dich zu sehen. Sag ihr auch, dass Villardieu da ist. Das wird sie rühren. Wir wollen dir sagen, dass wir alle über die unerhörte Behandlung, die Leon dir zuteil werden ließ, äußerst entrüstet sind. Und nun übertreib nicht, nein, sonst hält sie dich noch für eine Märtyrerin. Wir möchten in aller Liebe mit dir darüber sprechen. Willst du nicht aufmachen? Wir würden gern alle in dein Zimmer kommen und dich umarmen. Oder du könntest in den Salon herunterkommen, wo wir alle beisammen sind. Hm? Was sagst du? Sie sagt, ihr Entschluss stände fest, sie werde niemanden öffnen, man solle sie sterben lassen. Sterben? Gut. Eine Tür kann eingeschlagen werden. Brechstange, 2 Mann, los! Bewahre die Ruhe, Leon. Wir können nur durch Güte etwas erreichen. Ardel, ich bin deine Schwester. Leon hat mir deine Geschichte erzählt. Du tust mir ja so leid. Ich möchte gern mit dir über alles sprechen. Du weißt, ich bin zwar die Jüngere von uns, aber ich habe doch etwas mehr Lebenserfahrung als du. Ich möchte dir einen guten Rat geben. Du bist gemein, Ardel. Was hat sie gesagt? Sie war geradezu ausfallend. Mach, was du willst, Leon. Ich kümmere mich nicht mehr darum. Und sag doch, was sie gesagt hat. Ja. Herrgott, nochmal, wenn wir hier alle beleidigt sein wollen, dann kommen wir überhaupt nie mehr zu einem Ende. Mein Privatleben geht niemand etwas an. Am allerwenigsten meine Familie. Außerdem frage ich mich, woher sie das weiß. Ja, Jetzt kann ich mir eure Gespräche ja vorstellen, wenn ich nicht da bin. Habe ich dich jemals verurteilt, Leo? Jedes Mal, wenn ich dich überraschte, wie du die Hände in den Röcken deiner Zimmermädchen hattest, habe ich da überhaupt nur hingesehen? Was für Röcke? Was für Zimmermädchen? Nicola, geh sofort in dein Zimmer, oder bleib da. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn deine Tante plötzlich verrückt wird. Himmel, Donnerwetter nochmal. Leanne, nimm einfach alle mal zur Kenntnis. Ich tue, was mir beliebt. Stell dir vor, ich auch, mein kleiner Leo. Und dann der Arbel auch. Das ist es. Ihr seid seltsam. Warum wollt ihr Ardell nicht das gleiche Recht zugestehen, das ihr für euch beansprucht? Stellen Sie sich doch nicht naiver, als Sie sind, Gaston. Sie wissen sehr gut, dass es sich nur darum dreht, den Schein zu wahren und nicht der ganzen Welt einen Skandal zum Frühstück vorzusetzen. Ach, die Welt muss was zum Kauen haben. Außerdem, trotz ihres Alters, müssen wir Ardell als unmündiges Kind betrachten. Was weiß sie schon von Liebe? Ja, von Liebe wie Sie, wie ich, wie Villadieu oder General Sie verstehen, weiß sie bestimmt nichts, aber... Von Liebe wie Ardell sie versteht, weiß sie sicher alles. Und wer kann sagen, ob die Liebe nicht gerade so ist? Ja? Sie machen sich wie immer lustig. Was Sie da sagen, ist ohne jeden Sinn, mein Freund. Leo! Leo! Ist das der Pfau? Nein, das ist Amelie. Ja! Seit 10 Jahren stehe ich unter der Stimme dieser Verrückten. Ich hätte auch leben können. Die Röcke der Zimmermädchen, das ist das Einzige, was mir das Leben gelassen hat. Das lasse ich mir nicht vorwerfen. Ja, mein Liebling, ich bin da. Weißt du, wir sind unten alle beisammen. Wir plaudern und es... Ja, schau, du musst noch ein bisschen schlafen. Wirklich, glaub mir es bitte. Ja. So, jetzt gebe ich euch noch 10 Minuten, um sie umzustimmen. Wenn nicht, lasse ich die Tür aufbrechen. Und dann? Wenn sie dann nicht essen will... Stopfe ich sie wie eine Gans. Und dann? Dann wird sie wieder normal essen, wird wieder Klavier spielen, den Puppen vergessen. Alles kommt wieder in die Ordnung. Aha. Aber wenn es aber nicht so kommt, wenn sie wirklich verzweifelt ist, wenn diese Liebe, die Ihnen grotesk erscheint, Herr General, Ihr einziger Lebensinhalt ist? Ich weiß, es klingt sehr peinlich, aber stellen Sie sich vor, Tante Ardell hätte in Ihrem Buckel eine Seele. Möglich. Möglich. Aber die Strohköpfe, die man mir als Rekruten nach Marokko geschickt hat, die hatten auch eine theoretische Hinweis. Wenn ich mich darum gekümmert hätte, dann wäre es mir nicht einmal geglückt, sie in Vierer reinzubringen. Man muss wissen, was man will. Stimmt's, Leutnant? Jawohl, Herr General. Rührt euch. Also erstens sind wir nicht in Südmarokko und zweitens ist Tante Ardell kein Rekrut, nicht wahr? Ich weiß nicht, Herr General, Sie spielen uns da plötzlich einen alten Haudegen vor. Aber ich weiß ganz genau, Sie selber glauben kein Wort davon. Soll ich einmal versuchen, mit ihr zu sprechen? Ich habe das Gefühl, ich könnte es besser als Sie alle. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Ich habe nicht sehr viel Hoffnung. Tante Ardell? Gaston ist hier. Sie sind unglücklich, Tante Ardell. Ich bin auch nicht sehr glücklich. Hätten Sie was dagegen, wenn wir beide uns etwas über das Glück unterhielten? Ein vielversprechender Anfang. Es freut mich, dass Sie mich mögen, Tante Ardell. Ich mag Sie auch sehr. Jetzt machen Sie sich gegenseitig Liebeserklärungen. Sie wird sich noch einbilden, dass sie allen Männern den Kopf verdreht. Nein, nein, das ist nicht wahr, Tante Ardell. Sie sind nicht alt. Das haben Sie uns doch bewiesen. Aber natürlich ist sie nicht alt. Aber außerdem, es geht ja nicht um ihr Alter. Sie haben das ganze Leben vor sich, Ardell. Und das Leben ist angefüllt von den kleinen, bescheidenen Freuden. Ja, denken Sie an Ihre Blumen. Denken Sie an Ihr Klavier. Das alles ist auch sehr schön. Was? Doch, das ist wichtiger, als Sie glauben. Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen. Und wer sie aufhebt, hat ein Vermögen. Aber wir sind zu anspruchsvoll. Wir verachten sie. Wir warten immer darauf, dass uns das Leben einen Tausender in den Schoß wirft. Aber die Tausender sind selten, Tante Ardell. Und so stehen wir arm vor den großen Schätzen. Also mir fehlt jede Überzeugung, hier diese Gemeinplätze aufzutischen. Ich mache das eigentlich nur, um euch einen Gefallen zu tun. Bitte, was sagen Sie, Tante Ardell? Was sagt sie? Ja, das ist allerdings sehr gut. Sie bemerkt mit sehr viel gesundem Menschenverstand, wenn man schon mal einen Tausender fände, dürfe man ihn nicht durch die Finger wischen lassen. Sagen Sie etwas über Ihre Pflicht. Das ist ein Trick, der manchmal Erfolg hat. Sagen Sie ihr, dass ich auch die Tausender hätte an mir vorüberfliegen lassen müssen, einen nach dem anderen, und dass ich geblieben bin, wo ich war. Tante Ardell... Man bittet mich, zu Ihnen über Ihre Pflicht zu sprechen. Ja, Ja, wir sind hier allerdings einige in diesem Salon, die sich vollkommen frei fühlen und deren Leben in mancher Hinsicht Gegenstand eines Skandals sein könnte. Gaston, Sie sind verrückt. Es handelt sich doch nicht um uns. Wissen Sie, Tante Ardell, wir benehmen uns deswegen nicht vollkommen schlecht, weil uns ein verschwommener Begriff von Pflicht übrig geblieben ist. Ja, aus diesem Grunde fehlt es auch an Mut, uns vollkommen gut zu benehmen. Ich finde, jetzt fängt er an zu faseln. Schlagen wir doch die Tür ein und machen wir Schluss. Ja, das ist sehr lieb, Tante Ardell. Ich bin trotzdem unglücklich. Es nützt mir gar nichts, recht zu haben. Gaston, wollen Sie diese seltsame Gelegenheit benutzen, um sich zu beklagen? Moment, meine Liebe, entschuldige. Tante Ardell, ich kann Sie schlecht verstehen. Bitte bleiben Sie. Was sagen Sie? Allianz dient widerlich. Also das ist der Gipfel. Sie verliebt sich in einen Buckligen und ich bin ihr widerlich. Tante Ardell, Leon ist Ihnen deshalb widerlich, weil er bei Amelie geblieben ist und sich den Umständen angepasst hat. Immer sind es diese edlen Gefühle, die uns die hässlichen Handlungen begehen lassen. Gaston! Wären seine Gefühle für Amelie weniger zärtlich gewesen, hätte er sie in ein Sanatorium gesteckt und sie würden ihn jetzt nicht verurteilen. Bei Liliane, Villadieu und mir ist es ganz genauso. Nur durch ein Übermaß an Skrupeln sind wir so weit gekommen. Gaston! Es handelt sich um Ardell und einen Bucklingen! Weder um mich noch um Villardieu. Graf! Ich warne Sie. Ich habe mit dieser Geschichte nichts zu tun. Ich dulde es nicht, dass man mein Privatleben hier hineinzieht. Und meines, Villardieu? Das ist Ihre Sache. Oh, da muss ich aber doch sehr lachen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Tante Ardell? Ja, ich habe mit jemandem gesprochen. Mit Villardieu. Ach, das ist ein lieber Freund von Liliane und mir. Hm? Ja, genau das ist es, Tante Ardell. Sie haben sehr schnell begriffen. Ob ich leide? Eigentlich nicht mehr. Oh, warten Sie ab, Tante Ardell. Sie stehen noch ganz am Anfang. Auch die Fähigkeit zum Leiden nimmt ständig ab. Natürlich, wenn ich Liliane schon im ersten Jahr verloren hätte. Gaston, du bist die Schamlosigkeit selbst. Zum letzten Mal ist es ja nicht unsere Angelegenheit, die hier verhandelt wird, sondern die Ardells. Aber das ist doch das Gleiche. Eine arme Lilly. Was heißt hier Ihre arme Lilly? Was gibt Ihnen das Recht, mein Herr? Ruhig, ruhig. Liliane, das ist weder dein Prozess, noch mein Prozess, noch der des Generals Villadieus oder Ardells. Das ist ein Prozess gegen die Liebe. In dem Buckel von Tante Ardell hat sich die Liebe festgesetzt. Und wir alle, die wir die Liebe seit weiß Gott wie langer Zeit betrügen, stehen dann plötzlich Stirn an Stirn gegenüber. Was für ein Treffen. Hast du Angst? Wie? Sie duzen sich. Liliane, ich habe dich geliebt, seitdem ich dich von deinem Vater wegholte. Ich sah der Liebe ins Gesicht. Nein, nein, ich hatte keine Angst. Erst wenn sie sich entfernt, dann wird sie fürchterlich. Und deine neue große Liebe? Mit den zerstochenen Fingerspitzen? Fürchtest du die auch? Ja, wenn ich sehe, wie sie mich anschaut, ja, dann fürchte ich sie auch ein wenig. Du glaubst also, geliebt zu werden? Oh. Alle Welt weiß, dass sich die Kleine über dich lustig macht. Wenn die Welt doch recht hätte. Wenn es doch außer in dem Buckel von Tante Ardell nirgendwo auf der Welt mehr Liebe gäbe, dann müssten wir weniger leiden. Däumlauch, kann man sich denn nicht lieben, ohne sich weh zu tun? Kann man sich nicht ein wenig in Frieden lassen? In Frieden? Aber Herr General, Sie wissen doch, die Militärs hatten schon immer eine etwas kindische Auffassung von Frieden. Ne? Ich spaße nicht, Gaston. Das ist eine Frage, die mir keine Ruhe lässt. Meine Frau ist aus Liebe zu mir verrückt geworden. Gut, sie leidet, schön. Ist das meine Schuld? Ich tue doch, was ich kann, aber Himmelherr, schließlich will ich ja auch leben ohne Vorwürfe, ohne Messerstiche, ohne Tränen. Es muss doch ein Mittel geben. Ja, danach sucht man schon lange. Es gibt genug Leute, die es gefunden haben, die Welt wimmelt von glücklichen Menschen. Manchmal, wenn ich mich hier auf eine Viertelstunde davonstehlen kann, dann sehe ich mir sie an. Auf den Terrassen der Cafés, wie sie sich begegnen, sich zulächeln, ihre Frauen um die Hüften nehmen. Herrgott, nochmal, das sind doch richtige Männer und richtige Frauen. Gut genährt. In Ruhe stellen sie ihr Menü zusammen, überlegen sich, ob sie nachher ins Theater gehen sollen oder ins Bett. Ich beobachte die aus meinem Winkel wie ein alter Trottel, völlig benommen. Ich hätte Lust, Sie anzusprechen und nach Ihrem Rezept zu fragen. Ah, das können Sie Ihnen nicht sagen, General. Aber es ist ja einfach. Die lieben nicht. Es gibt sehr wenig Liebe auf der Welt. Die krankhafte Liebe, Amelies, ist Ihnen unerträglich. Aber wenn Sie sie nicht so lieben würden, wenn Sie sie nicht so geliebt hätten, wenn in Ihnen nicht ein klein wenig von dem kleinen Leutnant übrig geblieben wäre, der mit ihr ein Leben aufzubauen glaubte, dann säßen Sie jetzt auch ruhig auf der Terrasse eines Cafés mit einer anderen. Auch Sie, Herr General. Ha, dann wären Sie ein Mann. Amelie hätte weniger übertreiben können. Sie hätte nicht gleich verrückt werden müssen. Oh doch. Das war das Mindeste, was sie tun konnte. Oder sie hätte Ihnen nicht so viel gegeben damals. Die Liebe hat Sie, lieber General, reich und glücklich gemacht. Ein Jahr oder ein Leben lang. Jetzt müssen Sie dafür bezahlen. Für die Liebe muss man bezahlen, aber Sie haben Zeit. Oft das ganze Leben. Aber warum diese Zerstörungswut? Als ob man sich persönlich übel wollte. Man müsste doch versuchen, die Schäden einzudämmen. Und das ist der Krieg, General. Ach, Sie sind für humane Kriegführung. Es soll getötet werden, nur die Mittel müssen sauber sein. Ja, wenn man einmal angefangen hat, dann sind alle Mittel recht. Es muss einer da sein, der den anderen umbringt. Das ist alles. Ihr Zynismus ist wirklich krampfhaft, Gaston. Sie denken falsch, weil Sie geistreich sein wollen. Sie wissen sehr wohl, dass die Liebe vor allem die Gabe ist, sich selbst zu finden. Sehr richtig! Armer Villadieu. Sie glauben also auch, wir ruinieren uns, wir zerreißen uns, wir bringen uns um für das geliebte Wesen. Hm? Ja, das ist vollkommen richtig. Solange das geliebte Wesen unser eigener idealer Widerschein ist, solange es unser Ich ist, solange es uns gehört, bis zu dem Augenblick, wo aus dem anderen, aus Laune oder Zufall, ein anderer wird, dann, ja, dann natürlich bremst man die Ausgaben. Einem anderen etwas schenken auf dieser Welt, oh, das wäre Menschenfreundlichkeit, aber nicht die Liebe. Ich finde, wir verlieren uns. Bleiben wir doch bei Ardell und schlagen wir die Tür ein. Wir haben Tante Ardell gar nicht verlassen, General. Denn Ardell ist die Liebe. Wenn wir sie kurieren wollen, müsste sie darauf verzichten, alles ihrem Buckligen, das heißt, sich selbst zu geben. Villadieu, Sie lieben meine Frau. Ja. General, Sie lieben das Leben. Bei dir, Liliane, ist die Sache schon einfacher, denn du bist beinahe dort angelangt, wo man sich eingesteht, ich liebe mich selbst. Und seitdem du dich alt werden fühlst, fürchtest du dich in meinen Augen nicht mehr ganz wiederzufinden. Und dann suchst du um jeden Preis nach anderen Augen, um dich darin zu spiegeln. Nicht auf mich müssen sie eifersüchtig sein, Liliane, sondern auf Liliane. Auch sie wird sie eines Tages betrügen. Auch sie. Mit sich selbst. Sei sofort still! Oder ich verlasse auf der Stelle das Haus! Grafo! Wenn Sie keine Männer sind, dann werden Sie mir für alles Genugtuung leisten. Sparen Sie mir die Notwendigkeit, Sie zu ohrfeigen! Ja, wir werden uns ein wenig in die Arme stechen, Villadieu, aber ändern wird das nichts. Tante Ardell? Ja, wir waren einen Moment unterbrochen. Was sagen Sie, Tante Ardell? Dass man nur einmal lebt, dass Sie mehr als 40 Jahre lang auf diese große Freude gewartet haben, aus Ihrem eigenen Ich herauszugehen. Ja, gehen Sie aus sich heraus, Tante Ardell. Machen Sie einen kleinen Spaziergang, bringen Sie die Leute ein bisschen durcheinander. Und auf alle Fälle müssen Sie eines Tages ganz allein zurück in Ihren Buckel, um zu sterben. Ja, das wär's. Einfache Wahrheiten machen mich immer müde. Außerdem verfalle ich dabei in einen pathetischen Tonfall, der mir widerlich ist. Noch jemand? Hm? Ein Freiwilliger, der Tante Ardell überzeugen will? Ja, ich. Tante Adele, hier ist Nicolas. Bleiben Sie fest, Tante Adele. Hören Sie nicht auf die anderen. Pfeifen Sie auf das, was Sie Skandal nennen. Lieben Sie, Tante Adele. Lieben Sie, wen Sie wollen. Wenn Sie ihnen nicht sagen, dass Sie zu alt und bucklig sind, dann sagen Sie, Sie wären zu jung. Auf jeden Fall wollen Sie sie hindern, glücklich zu sein und zu lieben, Tante. Nicolas, das verbiete ich dir. Ich verbiete dir zu sprechen, verstehst du? Du hast nicht das Recht. Du kannst mir jetzt nicht mehr verbieten. Du hast meinen Bruder geheiratet. Was willst du mir verbieten? Dass ich ihnen sage, dass ich dich liebte. Dass du mich liebtest. Und dass sie uns gezwungen haben, auf immer zu verzichten. So wie sie jetzt Tante Adele zwingen wollen. Und immer mit den gleichen Vorwänden, weil es zu früh oder zu spät ist. Sehr gut, sehr gut. Die Geschichte hat mir gerade noch gefehlt. Nicolas, du gehst sofort auf dein Zimmer. Ah, natürlich. Schließen wir uns alle ein, wie Tante Adele, nicht wahr? Ja, das wäre vielleicht das Beste. Tante, bevor Sie mich zum Schweigen bringen, hören Sie. Man muss lieben gegen Ihren Willen, um nicht wie Sie zu werden. Nicolas, halt den Mund! Ich weiß gar nicht, was mich hindert, dich zu Ohr fallen. Ich weiß es, Vater. Die Scham. Worüber? Dass man versucht, ein bisschen Ordnung hier in die Barke zu bringen, sich so wenig wie möglich weh zu tun und noch ein bisschen zu leben, bevor man stirbt. Leon? Ja! Leon? Ja, Herrgott! Frau und Sie zur gleichen Zeit! Ich kann nicht mehr. Herr Dumas, regen Sie sich doch nicht auf, Toto hat meinen. Ich kann Sie nicht drängen, Sie schlagen sich wie die Lumpensammler. Wir schlagen uns nicht wie Lumpensammler. Wir spielen verheiratet. Ihr versteht überhaupt nichts. Wir machen uns Szenen. Szenen? Was für Szenen, du lausiger Unverschämter? Liebesszenen! Kommt jetzt. Ach Gott, der blöde Apparat. Auch, ja. Hä? Was? Herrgott, quatschen Sie! Ich verstehe Sie nicht. Reden Sie doch ruhig. Also, ach so, ist für Sie. Kann ich nicht von oben aus sehen? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist hier abgenommen worden. Jetzt wird oben unterbrochen. Ach so, na ja, ach, jetzt ist auch alles egal. Eben, ist ganz egal. Mal platzt ja alles. Ne? Ja. Ich kann nicht mehr. Nein. Aber nein. Ich, ach, mein Mäuschen. Ich versichere dir doch, mein Häschen, dass ich... Schluss jetzt, Gaston. Sie sind doch einfach lächerlich mit dieser Lilliput-Menagerie. Es hört doch alles zu. Schütze, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich schwöre dir, dass ich dich liebe. Das weißt du doch, ne? Nein! Nein, tu das nicht. Das darfst du nicht. Josette! Eingehängt. General, können Sie mir sofort einen Wagen besorgen? Ja, ich kann anspannen lassen. Warum? Sie hat Opiumtinktur getrunken. Sie versucht das nicht zum ersten Mal. Ich muss sofort zu ihr. Gaston, Sie machen sich lächerlich. Glauben Sie im Ernst, die Kleine liebt Sie so sehr, um sich umzubringen? Na, immerhin so sehr, um es wenigstens zu versuchen. Und eines Tages könnte es ihm misslingen, ein paar Tropfen zu wenig zu nehmen. Ach, es dauert mir zu lange, bis angespannt ist. Villadieu, ich habe Sie noch nie um etwas gebeten, aber das müssen Sie tun. Ich muss Sie innerhalb einer Viertelstunde zum Erbrechen bringen. Bitte fahren Sie. Was? Ach nein, Josette! Fahren Sie mich mit Ihrem Wagen. Gut, wenn Liliane es erlaubt. Aber nachher werden Sie mir für alles Genugtuung leisten. Ja, stehen Sie verständlich zur Verfügung. Meine Arme, Sie sind beklagenswert. Bring es hier schnell zum Brechen, Ihr Herzblatt. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Ja, ich habe auch Mitleid mit uns. Aber Gott sei Dank sind wir lächerlich. Sonst wäre das wirklich zu traurig. Es ist zu dumm. Es ist wirklich zu dumm. Wenn das alles nur nicht so alt machen würde. Ich muss mich etwas hinlegen, Leon. Ich bin wie erschlagen. Leon? Ja? Ich bin ja da, mein Liebling. Wir können jetzt nicht mehr schweigen, Natalie. Im Gegenteil. Wir können nur noch schweigen. Heute Nacht, wenn Sie schlafen, werde ich herunterkommen. Ich erwarte dich. Du wirst kommen? Nein. Du sagst nein, aber du zitterst, Nathalie. Du liebst mich. Und mein Bruder ist ein Dieb. Du wirst kommen. Weg verfehlt. Es regnet sehr stark. Und? Hä? Ah, ist gerettet. Getröstet? Ach, fragen Sie. Ja, meine Liebe, ich. Ich würde mich da ein bisschen ausstrecken. Hast du? Ich bin eifersüchtig. Und ihr Verhältnis mit der kleinen Näherin regt mich auf. Und ich fühle mich auch unbehaglich, wenn sie leiden. Naja, ich bin auch nicht sehr glücklich, ihnen weh zu tun. Aber die Kleine liebt mich jetzt. Sie hat mit unseren Geschichten nichts zu tun. Ihr Kummer, auch wenn er ihnen übertrieben erscheint, ist mir unerträglich. Nur wegen ihrer Eifersucht ohne Liebe. Ihre unberechtigten Ansprüche, hat sie heute Abend Gift genommen. Kindereien. Jedenfalls hat sie nicht vergessen, sie zu benachrichtigen, damit sie rechtzeitig an Ort und Stelle sind. Ja, das ist schon richtig, aber es ist nicht sehr angenehm, zu brechen und sich zu krümmen. Weder sie noch ich haben das jemals gewagt. Ich will niemandem mehr wehtun. Niemals. Ja, meine Liebe, ich werde mich da ein bisschen... Hast du... Ist es nicht aufgefallen, dass wir nie mehr miteinander sprechen? Seit langem fühle ich das Bedürfnis, mich mit Ihnen allein zu unterhalten. Oh, liebe, der Ort ist schlecht gewählt. Villardieu schläft da oben. Kommen Sie in mein Zimmer. Nein, nein, um Gottes Willen, Sie in diesem Aufzug, wenn man uns überraschen würde. Das geht eine schöne Geschichte. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Aber Liliane... Müssen wir uns verabreden zu einem kleinen, stillen Tee. Aber Sie sind doch niemals allein. Es gibt einen kleinen, stillen Tee. Lassen wir es gut sein. Es ist zu gefährlich. Dann in Trouville. Sie nehmen einen Fiaker und erwarten mich auf dem Bahnhof. Ich ziehe einen dichten Schleier an und gebe Acht, unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Denken Sie an unsere Tochter. Sie haben kein Recht, einen Skandal darauf zu beschwören. Seien Sie vernünftig. Gehen Sie auf Ihr Zimmer. Guten Abend. Also ist mein Verdacht begründet? Ja, nein. Ach. Morgen schlagen wir uns. So? Ach so. Übermorgen. Ach, Sie sind es. Ich steig nicht da hin. jetzt ging er noch die Tür und ich traute mich nicht herunter. Du bist da. Ja, Liebster. Es ist wie vor 2 Jahren. Jeden Sommer verbringst du die Ferien im Schloss. Bis Oktober haben wir Zeit, glücklich zu sein. Eines Tages werde ich groß sein. Du wirst schon sehen, ich werde groß sein. Du bist groß geworden, Nicola. Und du bist die Frau meines Bruders. Sprich nicht mehr. Komm. Komm ganz nah zu mir. Der Regen hat aufgehört. Wie still es plötzlich ist. Ich höre dein Herz. Warum hast du ihn genommen? Quäl dich nicht, Nicola, quäl dich nicht. Warum hast du ihn genommen? Alle anderen hatte ich abgewiesen. Du warst noch klein, ein Gefangener in deinem Internat. Meine Tante wollte mich nicht mehr bei sich behalten. Jeden Tag ihr Gejammer. Alle ihre frommen Bücher habe ich ihr vorgelesen. Nachts musste ich aufstehen wegen ihrer Töpfe und Umschläge. Eines Tages machte sie mir wegen eines umgeschütteten Tees eine fürchterliche Szene. Da begriff ich. Ich konnte nicht noch jahrelang auf dich warten, bis du endlich ein Mann geworden bist. Du hättest eine andere vorgefunden. Nicht mal mich. Damals bemerkte mich dein Bruder. Zwischen 2 Abenteuern. Nathalie, jetzt bin ich ein Mann. Ich habe auf dich gewartet. Die anderen lachten mich aus. Selbst als ich erfuhr, dass du geheiratet hast, habe ich auf dich gewartet. Weil ich wusste, dass dieser Abend kommen würde. Maxime hat dich genommen zwischen 100 anderen Frauen. Ich kenne nur dich. Lass mich los, Nicola. Wenn sie auch eure Namen in ein Register eintrugen, deshalb bist du noch lange nicht seine Frau. Deshalb nicht. Ich liebe nur dich, Nicola. Aber niemals werde ich dir gehören. Lass mich los, ich muss wieder hinauf. Lass mich los, Nicola. Nein. Nicola, mein kleiner Nicola, ich schwöre dir, es ist unmöglich. Warum? Weil er dich als Erster genommen hat? Nein, Liebster. Warum nicht? Ich werde es dir niemals sagen können. Vorsicht! Ein Mann ist im Kopf. Unmöglich. Doch! Das ist ein Mann, der sich hier auskennt. Ich glaube, ich kenne ihn. Mein Gott, das ist er. Wer? Der Bucklige. Sie wusste, dass man vergessen hat, ihre Türe abzuschließen. Sicher hat sie mein Zeichen gegeben. Oh, ist das hässlich. Ist das hässlich, die Liebe. Nathalie, du bist verrückt. Wir lieben uns seit unserer Kindheit. Wir sind die Einzigen in diesem Haus, die das Recht haben zu lieben. Lass mich los, fass mich nicht mehr an, ich bitte dich. Wenn du mich nur nicht geküsst hättest. Aber Nathalie, ich bin es. Ich, Nicola. Ich gehöre dir und du gehörst mir seit immer. Nichts kann zwischen uns hässlich sein. Doch! Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, Nicola. Aber vielleicht ist es besser, wenn du es weißt. Mein Herz ist von dir erfüllt und mich ekelt vor Maxim. Aber als er mich am ersten Abend in sein Bett nahm, mich, die vor Hass und Verachtung zu sterben glaubte, da habe ich unter ihm vor Lust gestöhnt. Den Kopf zurückgeworfen, so habe ich dich vergessen. Nathalie. Am nächsten Morgen wollte ich mich töten vor Ekel. Aber ich tat es nicht und wartete auf die nächste Nacht. Jetzt habe ich es dir gesagt. So ist es. Leo! Amelie, was ist? Los, geh sofort in dein Zimmer. Nein, nein, nicht in mein Zimmer. Nicht in mein Zimmer. Sie sind da nebenan. Ich habe es gehört. Ich habe es gespürt. Ich fühle es immer. Seit 10 Jahren. Selbst wenn ich schlafe und du aufstehst, in der Minute, wo du dieses Mädchen nimmst, wach ich auf. Das Mädchen? Ich weiß gar nicht, wovon du... Komm, schnell in dein Zimmer! Ich kann es dir auf die Minute sagen. Ich kann dir sagen, wann der Hund nachts im Hof herumstreicht und die läufige Hündin sucht. Ich kann dir sagen, wann sie den Stier ins Dorf führen. Ich kann es von allen Tieren sagen. Im Wald, im Boden, in den Gräsern, auf den Bäumen. Ihr glaubt wohl, ich schlafe die ganze Nacht. Aber ich horche. Ich höre sie. Ich spüre sie. Ja, ja, ja. Komm, komm in dein Zimmer, Leo! Amelie. Ja, ja. Leo! Der Pfau. Auch der Pfau ruft. Alles paart sich. Und lebt. Und tötet mich. Ich weiß sogar, wenn sich die Blumen lüstern öffnen. Obszön. Am frühen Morgen. Na, das ist gemein. Ihr seid alle gemein mit eurer Liebe. Lasst es nicht tun. Lasst es nicht tun, alle beide. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, sie sollen aufhören. Sie sollen aufhören, alle beide, und ich schreie. Wer soll aufhören? Womit zum Teufel? Nun komm schnell ins Tür. Ah, da! Ah, da! Rasch das Schlafmittel. Nein, nein, ich will kein Schlafmittel. Sie sind da drin. Sie sollen aufhören, sage ich euch. Das ist doch Adels Zimmer. Sie ist allein. Nein, sie ist nicht allein. Was? Was hast du? Weg! Alle, aufmachen! Sofort aufmachen! Du hörst doch, dass Amelie einen Anfall hat! Mach auf und ich schlage die Tür ein! Adele! Deshalb bin ich verrückt geworden. Weil ich euch alle spüre um mich herum. Weil ich fühle, wie du mit deinen Augen, mit deinen Händen, mit den Poren deiner Haut, wie du sie alle begehrst. Alle. Von Anfang an. Alle Frauen. Alle, die auf der Straße vorübergehen, die dich im Theater streiften, die in den Zeitungen abgebildet waren, während du dich stelltest, als ob du den Artikel lesest. Und alle, die ich zum Essen einladen musste. Nur wenn ich dich in mein Zimmer locken konnte und du mit mir sprachst, war niemand da außer mir, den du ansehen konntest. Aber deine Augen, die fest auf mich gerichtet waren, die liebten irgendwo eine unbekannte Frau. Die ganze Welt wimmelte von Frauen mit ihren Hüten, ihren Fächern, ihrem Lächeln, ihren Worten, ihrem falschen Getue und ihrem Geschlecht, dass sie ständig feilbieten, wie eine Frucht zwischen ihren Beinen. Amelie, jetzt reicht's. Mein ganzes Leben habe ich an deinem Krankenlager verbracht, das weißt du doch sehr gut. Du fantasierst, du musst jetzt schlafen gehen. Alle, komm. Alle. Ja. Madame Mietta, die Schwestern Pochol, Gilbert Zwan, ja. Die Malibra, Odette de Tonadieu, Clara Pompon, die Tänzerin vom Stadttheater Bordeaux, Kantinenwirtin in Marokko. Und alle Bewohnerinnen des Hauses am Boulevard Aspar. Oh, du weißt ja gar nicht, was du redest, Liebes. Komm, du musst dich jetzt hinlegen. Es ist ja schon sehr spät. Doch, doch, alle, alle. Nie konnte ich ruhig sein. Ich weiß es. Ich lauere. Ich lauere. Ich lauere. Laue. Was ist denn? Laue. Kümmer dich um Amelie! Sofort die Tür einschlagen! Wir können nicht einmal sterben. Siehst du? Sie, über die alle lachen mussten. Sie haben es getan. Adieu, Nicolas. Denk nie mehr an mich. Denk nie mehr an die Liebe. Mein süßer Liebling. Mein geliebter Schatz. Meine liebe Frau, wie ich dich liebe. Und ich erst, mein geliebter Mann. Nicht mehr als ich, mein Liebling. Oh doch, mein Schatz, 10-mal mehr. Nein. Doch. Nein, weil du mich weniger liebst, bringe ich dich eines Tages um. Nein, mein Geliebter, ich bringe dich um. Nein, ich. Nein, ich. Nein, wenn ich dir sage, dass ich es